Fresh Tea, beachten Sie nicht die Straßenbahngeräusche im Hintergrund und das Hundegebell. Das ist hier, ich bin in Hogwarts. Ja, ich bin nicht irgendwie in meinem fetten, gepimpten Apartment irgendwo in, weiß was ich was, eine besondere Stadt, die extrem toll ist, wo nur coole Leute wohnen, ja? Cool Land! Ja, nee, cool City. Ja, oder einfach City Cool. Ja, das klingt besser. Ja, da wohne ich, aber da bin ich jetzt nicht, ja? Ich bin in meinem Büro. Was, so richtig old school, ja? So vorne in meinem Büro mache ich direkt meinen fetten Flow, denn ich bin Fresh Dumbledore. Und ich sing was über meinen Po. Ja, hey, mein Po ist extrem alt und schrumpelig und pumpelig und mumpelig. Das sind irgendwie gar keine existierenden Wörter, oder? Ja, ich erfinde die deutsche Sprache neu. Ich trenne den Korn vom Spreu oder wie auch immer. Den Korn, ja, den man trinken kann. Habe ich einen Witz gemacht? Ja, ich wollte jetzt irgendwie Freestyle machen, ne? Okay. Ja, dann werde ich jetzt einfach mal so ein Beat einspielen. Moment. Yeah, Fresh Tea macht hier extrem laute Geräusche. Ihr hört sie an. Yo, Party mit Fresh Tea. Ihr geht alle ab. Ich rappe nicht zu knapp. Oh yeah. Und yo, alle meine Homies, denkt mit. Ich fass mir checkermäßig in den Schritt. Oh yeah. Fresh Tea kommt aus dem Untergrund. Erzählt dir was mit seinem Mund. Ich höre alles mit meinem Hörgerät. Bin ich nie zu spät zur Schule, wo ich rule. Yo, ich bin der Coole von der Schule. Ich lebe in Cool City. City Cool ist unschwul. Yo, da wohne ich. Ich sitz auf meinem fetten Goldstuhl. Nick dir zu mit meinem Kelch. Und du fällst in Ohnmacht, weil ich so geil bin, so geil und so alt. Nee, du stehst auf alte Leute wie mich, ne? Mit so einem extrem falschen Gesicht, ne? Ha! Geh ab! Hier kommt Hagrid. Wir will auch mitsingen. Oh, ich muss was rappen, ne? Irgendwas, was sich reimt, ne? Viele, viele Wünsche des Martis. Halt die Fresse, du kannst das nicht. Oh Mann. Los, geh in deine fette, stinkende Hütte und heul! Du Emo! Fetter, haariger, hässlicher Emo! Ich bin kein Emo, ich bin Mettler. Oh, Satan! Hey, das ist eigentlich meine Rolle. Yo, Fotzi durch, das ist mein Freestyle-Rap! Yo! Hey! Ich weiß gar nicht, was ich noch reimen soll! Aber dieser Freestyle-Rap ist extrem toll! Alle gehen dazu ab, springen rum, sind total dumm und bekloppt! Yo! Denn ich habe sie vorher gepoppt! Fresh Tea ist ungestoppt! Ich ficke deine Oma, dein Opa, deine Schwester, dein Bruder, deine Tante, dein Onkel, dein Cousin, deine Cousine und auch diese Mandarine. Oh yeah, Zitronensäure. Oh. Schwein sein, mein, dein. Oh, ich kann so tolle Reime machen. Oh, ich gehe fast selber zu mir ab. Da geht mir einer ab. Jo. Das war's! Haha! Huh! Toll, oder? Nein. Was machst du hier drinne? Die Tür stand offen. Ja, verzieh dich! Das ist mein Aufnahmestudio! Das ist kein Aufnahmestudio. Sie haben hier so ein schlechtes Headset irgendwo auf ihrem gammeligen Scheiß-Schrott-Schreibtisch aufgebaut hier in dieser Schrottbude, wo sie... Hey! Das ist eine Checkerbude, ja? Ein Muschi-Magnet! Hier in den Cool Land! City Cool, meine ich! Okay. Überzeugt. Tschüss! Tschüss! Wer war das eigentlich? Ist auch egal. Ja, dann fangen wir doch mal gleich an mit dem nächsten Freestyle-Rap. Ich überlege mir diesmal ein Thema, worüber ich rappen könnte. Schwein wäre zu einfach. Ja, was ist denn so besonders in meinem Leben? Ich glaube, ich singe was über meine erste Liebe. Ja. Keiner von euch weiß ja, dass ich in Wirklichkeit so ein bisschen, sagen wir mal, sexuell experimentell bin, ja? Also ich kann von mir behaupten, dass ich schon vieles ausprobiert habe. Und damals, als ich noch jung war, da kam so ein geiler Typ so zu mir, der war so mein Nachbar und der hieß Grindelwald, ja? Allein der Name Grindelwald, das weckt doch Instinkte in einem Mann, ja? Also... Grindelwald, ich hab mich damals extrem in dich verknallt. Jo, wir haben uns geliebt, als ob es keinen Morgen gibt. Und dann hat sich rausgestellt, du warst irgendwie voll der Nazi und wolltest alle Muggels umbringen. Das konnte ich echt nicht verstehen. Ich musste gehen. Und dann war's mit uns zu Ende. Warum? Warum? Warum? Warum? Warum bist du so dumm? Warum machst du bloß mit diesen blöden Schlampen rum? Du bist einfach weggegangen und hast mich allein gelassen. Du Mann! Ja, vielen Dank. Jetzt habt ihr alte Wunden aufgekratzt, ihr blöden Scheiß-Hip-Hop-Kinder. Nur, dass ich jetzt von meiner alten Liebe geredet habe. Ja, ich sollte den mal wieder anrufen. Wo ist mein... magisches Handy. So. Ja. Ja, ich rufe jetzt den alten Grindelwald an. Ich glaube, der lebt jetzt irgendwo im Exil oder war der sogar in Azkaban? Ich weiß es nicht. So. Grindelwald. Zeigen. Anrufen. Lass mal ein bisschen klingeln, er soll mich zurückrufen. Ich glaube, er hat mehr Geld auf dem Handy als ich. Dude. Nochmal. Dude. So, das sollte er gehört haben und hoffentlich ruft er gleich zurück. Derweil mache ich noch so ein bisschen Beatbox. Oh, er ruft an! Ja, hi, hier ist Fresh D. Ich wollte mal fragen, was du gerade so machst. Was hast du gegessen? Noch nicht gegessen? Ja! Ja, ich dachte, ich rufe dich mal wieder an, weil wir uns ja so lange nicht gehört haben. Und ich wollte einfach mal fragen, wie es dir so geht. Und schön, dass du mich noch Schatzi nennst, nach all den Jahren. Ja, ich leg da noch auf, ne? Tschüss! Nee, das war schon ein tolles Gespräch. Ich mach einfach nochmal einen Rap. Bestimmt ruft er gleich an und fragt, hey, was sollte das? Warum hast du mich angerufen und einfach aufgelegt? Ja, okay. Starten wir den nächsten Beat. Was ist das? Porno? Yeah. Das ist ein fetter Beat. Das ist ein netter Beat. Das ist der fette Nettigkeits-Beat. Oh, sei immer nett zu anderen Leuten, sei immer freundlich zu anderen Leuten, sei pervers, aber bleib höflich dabei. Yeah, ich helfe Omas über die Straße, ich helfe Omas durch eine dunkle Gasse, ich rette sie vor Gangstern mit Messern, die sie abstechen wollen und ihre Tüte klauen wollen. Wo Lauch raushängt und das grüne Zeug von der Karotte. Yo, check meine Klamotte. Meine Gangster-Klamotte, die ich mir wahrlich echt verdient hab mit meinem echt verdienten Geld, weil es einfach sich besser hält. Ich hab dann den Kassenbon, den kann ich zurückbringen, wenn mir die Klamotte nicht passt. Ja, besser als wenn ich sie klaue, du Spast. Ja, das ist der fette Nettigkeitsbeat. Ihr seht jetzt alle Miet mit diesem Beat. Shit, sei immer freundlich zu anderen Leuten, sei immer nett zu anderen Leuten, sei pervers, aber bleib höflich dabei. Ei, ich tätschel Harry Potter auf seinen Kopf und helfe ihm dann mit seinen Hausaufgaben. Und als Gegenleistung muss er mir nur einen blasen. Super Reim, oder? Nein. Hey, verzieh dich! Okay. Ich bin so nett. Ich bin so fett. Ich bin so dick, weil ich dich fick. Ich fick dich dick. Ich bin fett. Ich bin nett. Klatsch. Verschluss am Schuh. Mach ich zu. Jo, jetzt kommt wieder der Refrain. Woo! Sei immer nett zu anderen Leuten. Sei immer freundlich zu anderen Leuten. Sei pervers, aber bleib höflich dabei. Sei immer nett zu anderen Leuten. Sei immer freundlich zu anderen Leuten. Sei pervers, aber bleib höflich dabei. Eieiei! Sei immer nett. Sei immer freundlich. Sei immer höflich. Sei immer nett, fett. Sei immer dick, fick. Ich bin schick. Oh yeah. Hey. Ho. Ha. Hi. Und schon ist auch der Beat zu Ende. Toll, oder? Wie man einfach so irgendwelche total tollen Hip-Hop-Beats verhunzen kann, ja? Schade um den Beat. Egal.